Um zu verstehen, was Harald Ringbauer auszeichnet, müssen wir ein wenig ausholen. Vor 15 Jahren war es lediglich möglich, Verwandtschaftsverhältnisse mittels mitochondrialer DNA annähernd zu bestimmen. Diese wird von den Müttern an ihre Kinder vererbt. War sie bei zwei Individuen gleich, konnte man also sagen, dass diese über die weibliche Linie miteinander biologisch verwandt waren. Es konnte sich um Geschwister handeln. Oder um Mutter und Kind oder Großmutter und Enkel. Ob sie jedoch ersten oder zweiten Grades verwandt waren, ließ sich nicht feststellen. Mehr war nicht drin. Als dann die Archäogenetik schnell und kostengünstig die autosomale DNA analysieren konnte, also das eigentliche auf den Chromosomen befindliche Erbgut, war es möglich, Verwandtschaftsverhältnisse näher aufzuschlüsseln und damit auch Eltern, Großeltern und Urgroßeltern festzustellen. Mehr als Verwandtschaften dritten Grades waren allerdings nicht zu identifizieren. Dann kam Harald Ringbauer. Ich habe Methoden aus der modernen Genetik für die Archäogenetik verfügbar gemacht und Computerprogramme entwickelt, die auch entferntere Verwandte identifizieren, und zwar bis zum sechsten Grad, erklärt Ringbauer. Ist man mit jemandem verwandt, zeigt sich das nicht nur an einzelnen Stellen des Genoms. Man teilt dann mit dieser Person auch längere genetische Sequenzen. Diese können bis mehrere 10 Millionen Basenpaare lang sein. Je entfernter die Individuen verwandt sind, desto kürzer werden die Sequenzen und umso kleiner wird die Anzahl identischer Passagen. Ringbauers Methode kann diese Sequenzen nun bei halbwegs gut erhaltener alter DNA aufspüren. Weil sich auf diese Weise noch entferntere Verwandte erkennen lassen, können sogar Aussagen über Populationsgrößen getroffen werden. Liegen auf einem Friedhof viele Verwandte, handelt es sich um ein eher kleines Dorf. Mit diesem Ansatz konnte Ringbauer sogar Kolumbus des Schwindelns überführen. Der hatte nach seiner Rückkehr am spanischen Hof geprahlt, in der Karibik existierten Millionen von Menschen. Tatsächlich zeigte Ringbauer anhand historischer Genome, dass auf den beiden größten Inseln der Karibik, Hispaniola und Puerto Rico, kurz vor der Ankunft der Europäer lediglich zwischen 10.000 und 50.000 Menschen lebten. Die genauen Populationsgrößen des europäischen Mesolithikums sind dagegen derzeit angesichts der geringen Anzahl von sequenzierten Genomen noch schwer abzuschätzen. Aber es waren eindeutig weniger Menschen als später bei den Bauern im Neolithikum, sagt Ringbauer. Auch das bestätigt das Genom der Schamanen. Unsere Untersuchungen zeigen, dass ihre eigenen Eltern wohl Cousin und Cousine zweiten Grades waren. Das spricht für eine eher kleine Bevölkerung.